prüft. For being the God of our lives. Dass du der Gott unseres Lebens bist. Bless this message to our hearts. Segne diese Botschaft hinein in unsere Herzen. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this is part 4 on knowing God. Wir haben jetzt Teil 4 und es geht darum, Gott kennenzulernen. Next week we'll talk about life together. Nächste Woche sprechen wir über das Leben miteinander. But knowing God. Aber heute geht es darum, Gott zu kennen. To know God requires simple faith. Gott zu kennen verlangt ganz einfach einen Glauben. Just very a mustard seed faith. Nur ein Senfkorn an Glauben. It requires humility. Es braucht auch Demut. Because God resists the proud. Denn Gott widersteht den Stolzen. So if we don't humble ourselves, we cannot know God. Wenn wir uns nicht demütigen, dann können wir Gott nicht kennenlernen. And then we talked about adding a degree of courage. Und dann haben wir darüber gesprochen, auch ein gewisses Maß an Mut dem hinzuzufügen. Like the woman with the issue of blood. Wie die Frau, die diesen Blutfluss hatte. And how she grabbed his garment. Und sie ergriff sein Gewand. It was so courageous of her. Es war so mutig von ihr. But she got a healing through it. Aber sie erhielt die Heilung dadurch. And last week we talked about focusing on the goodness of God. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, uns auf die Güte Gottes zu konzentrieren. And not letting the devil rob me. Und es nicht zuzulassen, dass der Teufel mich bestiehlt. Of my faith that God works everything to the good. Dass der Teufel mir den Glauben stiehlt, dass Gott auch alles zum Guten wirkt. And this week we'll just close this series. Und diese Woche werden wir jetzt diese Serie abschließen. With this principle, mit diesem Prinzip, hearing God, von Gott zu hören, because to know God is to experience God. Denn Gott kennenzulernen ist ihn zu erleben. 2 Corinthians 13:5. In the Amplified, in der erweiterten Version, it says that it's an ever increasing experience. Es ist ja eine fortwährend zunehmende Erfahrung. And to know God is to experience God. Gott kennenzulernen, ist ihn zu erfahren. And a large part of experiencing God is hearing God. Und ein großer Teil davon, Gott zu erfahren, ihn zu erleben, ist von ihm zu hören. Now, Revelation chapter 2 and chapter 3, in der Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3, we find 7 messages to 7 churches. Da finden wir 7 Botschaften, die an 7 Gemeinden gerichtet sind. At the end of every message, und am Ende jeder dieser Botschaften, it says, he that has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Da sagt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So we know that the Holy Spirit is speaking to the church. Also wissen wir, dass der Heilige Geist zu der Gemeinde spricht. The question is today, what constitutes a person who has ears to hear? Aber die Frage ist, was macht so eine Person aus, die Ohren hat zu hören? Is it possible that the Holy Spirit wants to speak to us? Ist das möglich, dass der Heilige Geist zu uns sprechen möchte? But we cannot hear him. Aber wir können ihn nicht hören. It's very possible. Das ist sehr wohl möglich. He that has an ear. Wer ein Ohr hat. But many people don't have an ear. Aber viele Leute haben kein Ohr. So this is what we want to talk about today. Having an ear to hear what the Holy Spirit wants to say to you. Und darüber wollen wir heute sprechen, ein Ohr zu haben für das, was der Heilige Geist dir sagen möchte. Now, before we continue, bevor wir jetzt fortfahren, everything is established by 2 or 3 witnesses. Alles wird begründet durch 2 oder 3 Zeugen. 2 Corinthians chapter 13, verses 1 and 2. Wir finden das im 2. Korinther, Kapitel 13, Verse 1 und 2. And when the Holy Spirit speaks to us, it has to be confirmed by 2 or 3 witnesses. Und wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann muss das auch bestätigt werden durch 2 oder 3 Zeugen. Or else somebody can say, the Holy Spirit told me to divorce my husband. Oder jemand könnte einfach sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, ich soll meinen Ehepartner einfach mich von ihm scheiden. And to marry this handsome man here. Und dann also diesen gut aussehenden Mann heiraten. Anybody can claim anything. Jeder könnte jedes behaupten. But everything is established by 2 or 3 witnesses. Nein, aber es ist doch so, dass alles durch 2 oder 3 Zeugen errichtet werden muss. Now the first witness is your relationship to God. Der erste Zeuge ist deine Beziehung zu Gott. Not the pulpit. Nicht die Kanzel zuerst. The pulpit's the second or third witness. Die Kanzel ist das zweite oder dritte Zeugnis. If the pulpit is your first witness, then you have a very, very weak relationship to God. Wenn die Kanzel das erste Zeugnis sein muss, dann hast du eine sehr schwache Beziehung zu Gott. And you are in danger of codependence. Und so läufst du Gefahr, in eine gegenseitige Abhängigkeit zu kommen. When we gather together, Und wenn wir uns hier versammeln, and the preacher preaches, und der Prediger predigt, it should be, yes, that's what God showed me. Dann müsste es so sein. Ja, das hat Gott mir ja bereits that gezeigt. God showed me that on Wednesday. Am Mittwoch hat er mir das gezeigt. Yes, the Holy Spirit was saying that to me also. Und der Heilige Geist hat mir auch das gesagt. Because Christ is the head of the church. Weil der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Not the pastor. Nicht der Pastor. Christ is the head. Christus ist das Haupt. I'm just a little pastor. Ich bin nur der Unterpastor, der kleine Pastor. That's how you had to translate it in Spanish. Im Spanisch, der kleine Pastor. They didn't have like the under shepherd. Im Spanischen gibt es nicht diesen Unterpastor. He said, there's no word. I said, then da gibt es kein just Wort. Say little pastor. Sag einfach kleiner Pastor unter dem großen Pastor. A manager, in 1 Timothy chapter 3. 1. Timotheus Kapitel 3, ein Verwalter oder Manager. The overseer is to manage the church. Ein Aufseher muss ein Manager der Gemeinde sein. How can he manage the church if he cannot manage his own family? Wie soll er ein guter Aufseher über die Gemeinde sein, wenn er nicht ein guter Aufseher in seiner Familie ist? So he manages the church for the Lord. Er hat die Verwaltung über die Gemeinde für den Herrn. In Acts chapter 20, verse 27, 28. Apostelgeschichte 20, Vers 27 und 28. It says the Holy Spirit has made you overseers. Da heißt es, der Heilige Geist hat euch zu Aufsehern gemacht, to protect the church of God. Um die Gemeinde Gottes zu bewahren. But the Lord in Ephesians chapter 4, aber der Herr, und da ist es im Epheser 4, verse 16, Vers 16, he is the head of the church. Er ist das Haupt der Gemeinde. And every single one of us have a relationship to him. Jeder einzelne von uns hat eine Beziehung direkt zu ihm. If we're born again. Wenn wir wiedergeboren sind. And he's speaking to each one of us. Und er spricht zu jedem einzelnen von uns individuell. And this is, it says, from the head, vom Haupt her, the whole body, wird der ganze Leib, meaning the whole local church, die ganze lokale Gemeinde, is being supplied, sie wird da unterstützt, to every individual part. Das geht dann jedes einzelne Glied hinein. And the Holy Spirit's speaking to the business people. Und der Heilige Geist spricht zu den Geschäftsleuten. He's speaking to the teachers. Er spricht zu den Lehrern. To people who encourage. Zu den Leuten, die ermutigen. To the evangelists. Zu den Evangelisten. To the people with gifts of mercy. Zu den Leuten, die Begabung haben, der Barmherzigkeit. He's speaking to moms and dads. Zu Müttern, zu Vätern. He's speaking to teenagers. Zu den Jugendlichen. The Holy Spirit is speaking to the church. Der Heilige Geist, er spricht zu der Gemeinde. To every single one of us. Zu jedem einzelnen. What our part should be. Was unser Anteil sein soll. You know, and if we could see it, we would be amazed. Wenn wir das sehen könnten, wir werden erstaunt sein. If there was a yellow beam, you wenn know, es da einen gelben Strahl gäbe, where the Holy Spirit was speaking, wo der Heilige Geist gerade spricht, and we looked, we said, like, wow. Und wir würden schauen, wow, Wahnsinn. And this is what happened in Acts chapter 2. Und das geschah in der Apostelgeschichte 2. Tongues of fire. Da waren diese Feuerzungen. That were representing all that the Holy Spirit was doing. Das hat repräsentiert all das, was der Heilige Geist da tat. And as they looked around, they saw one on everybody's head. Und als sie sich da umschauten, sahen sie so eine Feuerzunge über jedem Kopf. Wow, wow. You have fire on your head. Du hast Feuer auf deinem Kopf. You do too. Du auch. Look, everybody does. Schau it was an. On everybody. Auf allen. And it was the Holy Spirit was moving on everybody individually. Und der Heilige Geist, der bewegte sich über allen individuell. When someone speaks from the pulpit, it's a second or third witness. Und wenn der Heilige Geist, also wenn jemand von der Kanzel spricht, dann ist das zweite oder dritte Zeugnis. He that has an ear, let him hear what the Holy Spirit is saying. Der ein Ohr hat, lasst ihm hören, was der Heilige Geist sagt. Romans chapter 8, verse 14. Römer Kapitel 8, Vers 14. Those who are led by the Holy Spirit, they are mature sons. Die geleitet sind vom Heiligen Geist, dies sind reife Söhne. Now I want you to turn with me to John chapter 8. Schlagt einmal hin zum Johannes Kapitel 8. And let's look at a conflict that the Lord had with some of the religious people. Und schauen wir uns da mal einen Konflikt an, den der Herr mit ein paar religiösen Leuten hatte. Some of the things he says are just very sobering. Einige Dinge, die der Herr da sagt, die sind einfach sehr reinigend und ernüchternd. He's in a conflict with them. Er steht im Konflikt mit ihnen. They want to kill him. Sie wollen ihn umbringen. Look what he says in verse 37. Schaut einmal, was er da sagt im Vers 37. I know that you are Abraham's descendants. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Yet you seek to kill me. Aber ihr sucht mich zu töten. Because my word has no place in you. Weil mein Wort nicht Raum in euch findet. This is the basis of having an ear to hear what the Spirit has to say. Das ist die Grundlage dafür, ein Ohr zu haben für das, was der Heilige Geist sagen möchte. They could not hear from the Holy Spirit that this was the Messiah. Sie konnten nicht hören vom Heiligen Geist, dass er doch der Messias war. In Acts chapter 7, they stoned Stephen. In Apostelgeschichte 7 haben die Stephanus gesteinigt. And before he was killed, bevor er getötet wurde, he said to them, "You always grieve the Holy Spirit." Da sagte er, ihr betrübt immer den Heiligen Geist. You always resist him. Ihr widersteht ihm immer. That means the Holy Spirit always wants to speak. Der Heilige Geist, der möchte immer sprechen. But if his word has no place in us, aber wenn sein Wort nicht Raum in uns findet, the ears are closed. Dann sind die Ohren verschlossen. Matthew chapter 13 talks about this with the sower and the seed. Matthäus Kapitel 14 spricht darüber. Da geht es um den Sämann und den Samen. They said, "Lord, why do you speak in parables?" Und sie fragten nur, Herr, warum sprichst du in Gleichnissen? He said, "Because like Isaiah said." Denn es ist so, wie Jesaja sagte. They have ears. Sie haben Ohren. But they cannot hear. Aber sie können nicht hören. They cannot hear because his word has no place in them. Sie können nicht hören, weil das Wort keinen Raum in ihnen findet. Look, he continues if you pick it up in verse 42. Er macht weiter. 42. Wenn ihr mal schaut in Vers 42. If God were your father, well, look at verse 41. They said we have God as our father. Sie behaupten ja, wir haben doch Gott als unseren Vater. What a statement. Was für eine Aussage. God is our father. Gott ist doch unser Vater. You mean you know him? Also ihr meint, ihr kennt ihn? Of course we know God. Natürlich kennen wir Gott. And it's the thing, anybody can say they know God. Und jeder kann das behaupten, dass er Gott kennt. But in Titus 1:16, aber in Titus 3:16, it says they profess to know God. Da heißt es, sie bekannten, dass sie Gott kennen würden. But in their behavior, they deny him. Aber in ihrem Verhalten verleugnen sie ihn. And this is what the Lord says here in verse 42. Und das ist das, was der Herr hier sagt, im Vers 42. If God were your father, wenn Gott euer Vater wäre, you would love me. So würdet ihr mich lieben. For I proceeded forth and have come from God. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. For I have not even come of my own initiative, but he sent me. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Why do you not understand what I'm saying? Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Is it because you cannot hear my word? Ist es nicht deswegen, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Verse 44. Vers 44. You are of your father, the devil. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Can you imagine how mad they got now? Stellt euch vor, wie wütend sie darüber waren. Your father is not God. Dein Vater, euer Vater ist nicht Gott. Your father is Satan. Euer Vater ist Satan. These were religious people all dressed in these incredible garments. Das waren religiöse Leute, bekleidet in diesen religiösen Bekleidungen. Your father is Satan. Euer Vater ist Satan. Wow. Your father is the devil and you want to do the desires of your father. Euer Vater ist der Teufel. Und Begierden eures Vaters wollt ihr tun. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit. Because there is no truth in him. Weil keine Wahrheit in ihm ist. And there was no truth in them. Und auch in ihnen war keine Wahrheit. So they wanted to kill Christ. Sie wollten Christus töten. Though the Holy Spirit was anointing him. Obwohl der Heilige Geist ihn ja salbte. And testifying. Und das Zeugnis von ihm gab. They wanted to kill him. Trotzdem wollten sie ihn töten. Because there was no truth in them. Weil keine Wahrheit in ihnen war. Whenever he speaks, this is Satan, he speaks a lie. Wenn er die Lüge redet, und das spricht von Satan, so redet er aus seinem eigenen. He speaks from his own nature. Er spricht von seiner eigenen Natur. He is a liar. Er ist ein Lügner. And the father of lies. Und er ist der Vater derselben. Having an ear to hear, ein Ohr zu haben zum Hören, means that my heart is filled with the word. Bedeutet, dass mein Herz gefüllt ist mit seinem Wort. The Lord speaks his word. Der Herr spricht sein Wort. If you look at John chapter 14 just for a moment. Wenn ihr eben hinschaut zu Johannes Kapitel 14. The Holy Spirit is testifying of Christ. Der Heilige Geist, der bezeugt den Christus. He's not John chapter 16. Johannes Kapitel 16. He's not testifying of himself. Er zeugt nicht von sich selbst. In verse 13. Im Vers 13. But when he, the Spirit of truth, comes, 16 Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, he will guide you into all truth. Wird euch in die ganze Wahrheit leiten. For he will not speak of his own initiative. Denn wird nicht aus sich selbst reden. Notice the word speak. Wird nicht aus sich selbst reden. The Holy Spirit is speaking. Schaut einmal, redet, spricht. But people don't have an ear to hear. Aber Leute haben keine Ohren zu hören. He's speaking. Spricht. And whatever he hears, he will speak. Sondern was hören wird, wird reden. So whatever God the Father wants to say to us, the Holy Spirit will speak it to us. Also was auch immer Gott der Vater zu uns sagen möchte, der Heilige Geist wird das zu uns sprechen. And he will disclose to you what is to come. Und das Kommende wird euch verkündigen. He will glorify me. Wird mich verherrlichen. For he will take of mine and will disclose it to you. Denn von dem Meinen wird nehmen und euch verkündigen. Speaking of his teaching. Und spricht von seinen Lehren. So the Lord, he said, the Holy Spirit will come and take my teaching and he will reveal it to you. Der Heilige Geist wird kommen und wird meine Lehre nehmen und sie euch offenbaren. So what is the basis of hearing from the Holy Spirit? Was ist also die Grundlage dafür, vom Heiligen Geist zu hören? I have to speak the same language God speaks. Ich muss die gleiche Sprache sprechen, wie Gott spricht. Some people can understand Axel today, other people can't. Einige Leute können mich nicht verstehen, andere können das. Those who have the German language in their heart, die deutsche Sprache in ihrem Herzen tragen, or are putting it in their heart, are comprehending what he's saying. Oder es in ihr Herz aufnehmen, sie verstehen, was ich sage. Yesterday I had no idea what the Latino translator was saying. Also gestern hatte ich keine Vorstellung davon, was der Übersetzer für die Latinos sagte. Because I don't have Spanish in my brain, in my heart. Weil ich kein Spanisch in meinem Kopf oder in meinem Herzen trage. When the Holy Spirit speaks to us, he speaks the word. Wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann spricht das Wort. If the word is not in my heart, wenn das Wort nicht in meinem Herzen ist, I don't understand what he's saying. Dann verstehe ich nicht, was sagt. He has no avenue. Dann hat da keinen Eingang für mich. For example, if I know Hebrews 13:5, zum Beispiel, wenn ich Hebräer 13:5 kenne, I will never leave you nor forsake you. Da heißt es ja, ich werde euch nie verlassen oder versäumen. The Holy Spirit will speak that to me. Dann kann der Heilige Geist das zu mir sprechen. I will not leave you. Ich werde dich nicht verlassen. He's going to speak the word. Wird das Wort sprechen. Now this is why it's so important for us to be in the word. Und deshalb ist es so wichtig für uns, im Wort zu sein. Don't wait till Sunday. Wartet nicht erst auf den Sonntag. Don't let this be the first witness. Lass das nicht das erste Zeugnis sein. Let this be the second witness. Lass es zum zweiten Zeugnis werden. Let this be, yes, that's what God was showing me. Lass es so sein. Ja, das hat dir Gott mir bereits gezeigt. That's what God was trying to say to me, and I didn't understand him. Jetzt verstehe ich, das wollte er mir sagen, und ich habe ihn nicht verstanden. Yes, now it's clear. Jetzt ist es klar. Ah, I almost got it from the Holy Spirit, but I couldn't figure out what he was trying to say to me. Ich habe es bereits fast vom Heiligen Geist irgendwie gehabt, aber ich konnte es nicht herausfinden, was genau sagen wollte. Now, before my wife and I go to sleep at night, we spend time in the Word. Bevor meine Frau und ich schlafen gehen am Abend, verbringen wir Zeit im Wort. Like I said, I read a psalm every night. Wie ich bereits sagte, ich lese einen Psalm jeden Abend. I read it for three nights. Und ich lese diesen Psalm für drei Abende. By the third night, und in der dritten, am dritten Abend, I think, I can't believe that I didn't see all these things. Da denke ich mir, ich kann mir das gar nicht denken, wie kann ich das nur nicht gesehen haben? It's like a different psalm by the third night. Am dritten Abend ist ein ganz anderer Psalm. Because I'm letting it saturate in my heart. Weil ich ja zulasse, dass es einfach mein Herz sättigt. I'm not racing through the Bible so I can say I read the Bible this year. Ich rase da nicht durch die Bibel, dass ich sagen kann, ja, ich habe dieses Jahr die ganze Bibel gelesen. I'm not interested in how much of the Bible I read. Und ich bin auch nicht daran interessiert, wie sehr ich die Bibel lese. I'm just interested how much of it is in my heart. Was mich interessiert vielmehr ist, wie viel ist davon in meinem Herzen. The word is not in you, he said. Sagt, das Wort ist nicht in euch. And I want to hide the word in my heart. Und doch ist es doch so, ich möchte das Wort in meinem Herzen verbergen. The other day I just felt funny in my relationship to God. Also anderen Tags war es so, ich war irgendwie ein bisschen seltsam, fühlte ich mich in meiner Beziehung zu Gott. I woke up and I didn't know really where God was, and I was kind of like. Ich bin aufgewacht und habe gedacht, wo ist Gott? Going through the day and. Ich gehe da irgendwie so durch den Tag. In the afternoon I sat down. Am Nachmittag habe ich mich hingesetzt. I took my journal out. Da habe ich mein Journal, mein Tagebuch genommen. Question for God. Und da schrieb ich rein, eine Frage an dich, Gott. Is there something that I'm carrying that I'm supposed to give to you? Gibt es da etwas, womit ich mich belaste, was ich eigentlich an dich abgeben sollte? Because I feel funny. Ich fühle mich hier so seltsam. And your word says, und dein Wort sagt, 1. Peter chapter 5, verse 7, 1. Petrus, Vers 5, to Kapitel 5, Vers 7, cast your cares upon him, ich soll doch meine Sorgen auf ihn werfen, because he cares for your soul. Denn er sorgt sich ja um meine Seele. Lord, I'm listening. Herr, ich höre. Holy Spirit, I'm listening. Heiliger Geist, ich höre. What am I carrying that I'm not supposed to be carrying? Womit bin ich da beladen, was ich ja eigentlich gar nicht selbst tragen sollte? Because I feel burdened. Denn ich fühle mich so belastet. And as I started writing things, und wenn ich dann anfing, da Dinge niederzuschreiben, the burden lifted. Plötzlich war diese Last einfach weggehoben. Wow, that was like going to the bathroom. Das war wie, als wenn ich auf Toilette war. I felt constipated spiritually. Also ich war so, als wenn ich Verstopfung hätte. And now I feel so good. Und plötzlich ging es mir besser. I had a spiritual headache and everything. Ich hatte so ein geistiges Kopfschmerzen. I was just full. Ich war einfach völlig voll. Now I feel very, I gave it to God. Ich habe es Gott abgegeben. You see, the word has to be in the heart. Das Wort muss im Herzen sein. And the Holy Spirit will speak through his word. Denn der Heilige Geist spricht ja durch sein Wort. James chapter 4, verse 6. Jakobus Kapitel 4, Vers 6. God resists the proud. Gott widersteht den Hochmütigen. That should strike fear into the believer. Das sollte einfach Furcht in den Gläubigen bringen. In my journal I should write God. In meinem Journal sollte ich schreiben Gott. Am I proud? Bin ich stolz? I don't want to be resisted by you. Ich möchte ja nicht, dass du mir widerstehst. I take this to heart. Ich nehme das zu Herzen. Holy Spirit. Heiliger Geist. Am I proud? Bin ich hochmütig, stolz? Show me where I'm proud. Zeig mir, wo ich so stolz bin. This would be unbelievable if you are resisting me and I don't even know it. Das wäre ja unglaublich, wenn du mir widerstehst und ich weiß es nicht einmal. Holy Spirit, you said you would lead us into all truth. Heiliger Geist, du sagst ja, dass du uns in alle Wahrheit einführst. I'm listening. Ich höre. I have an ear to hear what the Holy Spirit has to say. Ein Ohr zu hören, was der Heilige Geist da sagen If möchte. I'm a proud man, wenn ich ein hochmütiger Mann bin, show me where. Zeig mir wo. And I begin to write. Dann fange ich an zu schreiben. Even possibilities. Selbst Möglichkeiten, die sich da einstellen. I look at it the next day. Am nächsten Tag schaue ich es mir noch einmal an. And the Holy Spirit says, right there. Der Heilige Geist sagt, schau mal, dort. That's where you're proud, right there. Genau dort, da bist du stolz. And it's amazing how when the Holy Spirit speaks to us, he speaks things that we would not naturally just make up. Und wenn der Heilige Geist zu uns spricht, dann kommen wir auf Dinge, die wir natürlicherweise nie entdecken würden. So we saturate ourselves in Colossians 3:16. Also sättigen wir uns, so wie es auch im Kolosser 3:16 steht. We let the word dwell richly in our hearts. Wir lassen das Wort reichlich in unseren Herzen wohnen. It's just like, you know, when you're learning German, you constantly are learning words and verbs and adjectives. Also wenn du Deutsch lernst, du lernst ja beständig immer neue Worte, Verben, Adjektive. Then you're in a conversation and you use it. Dann hast du ein Gespräch und du verwendest das. Remember when I first learned the word unbedingt, you know, that was so cool. Unbedingt. Als ich im Deutschen das erste Mal das Wort unbedingt gelernt habe. Yeah, kommst du rauf? Yeah, unbedingt, man. Unbedingt. Ja, unbedingt. It's like, hey, I said the word unbedingt. Unbedingt. Yeah. You know, and it's so much fun. It's like you start to use it. Du fängst an, es zu verwenden. And when we hide the word in our heart, und wenn wir das Wort in unserem Herzen verbergen, and we spend time in the word at home, und wir Zeit mit dem Wort verbringen zu Hause, with this goal in mind to hear what the Spirit has to say, mit diesem Ziel im Kopf, dass wir wirklich hören wollen, was der Geist dazu sagen hat. Now I can memorize the whole Bible, wenn ich die ganze Bibel auswendig lernen kann, and never hear one word of the Holy Spirit. Aber nie ein Wort vom Heiligen Geist höre. Because God resists the proud. Das kann mir passieren, weil ja Gott dem Hochmütigen wie sich widersetzt. So we can say, just because you know the Bible doesn't mean you're hearing from God. Dass du die Bibel kennst, bedeutet noch nicht gleich, dass du auch von Gott hörst. But we could also say, to the degree that you don't know the Bible, wir können aber auch sagen, in dem Ausmaß, wie du die Bibel nicht kennst, that you're not exposing yourself, weil du dich der Bibel gar nicht aussetzt, you're not going to hear clear from God. In diesem Maß kannst du auch nicht klar von Gott hören. Now let's go back to the five languages of love before we close. Gehen wir mal zurück zu den fünf Sprachen der Liebe, bevor wir abschließen. Two T's, two W's and a G in English. Im Englischen zwei T, zwei W und ein G. Yeah. Touch. Die Berührung. Time. Die Zeit. Words. Die Worte. Works. die Werke and gifts. Und die Gaben. Every Geschenke. One of us loves to be loved through one of these avenues. Und jeder von uns mag es geliebt zu werden durch einer dieser Wege der Liebe. My wife loves when I buy her something, a flower or something. Meine Frau, sie liebt es, wenn ich ihr ein Geschenk mache, wenn ich ihr eine Blume kaufe. I love when my wife touches me. Ich mag es, wenn meine Frau mich berührt. I'm just a touch person. Ich bin einfach eine Person, die Berührung mag. And everyone has a different language. Und jeder hat eine andere Sprache dabei. I'm not the best person to touch someone. I like to do something for someone. Ich bin vielleicht nicht die beste Person, wenn es darum geht, jemand anders zu berühren, zu umarmen. I actually do love to touch my dog. He's a lot of fun. Also, ich mag es, meinen Hund zu berühren. Every morning, when I get up, I let my dog eat my ears for about 5 minutes. Also jeden Morgen lasse ich meinen Hund meine Ohren einfach fressen und knabbern. My wife used to do that, but. Was sonst meine Frau immer machte. She complained that my ears smelled, so she stopped. Also sie beklagt sich jetzt, dass meine Ohren riechen. But the dog, he just cleans them right up, you know. Aber der Hund, er reinigt sie. So, you know, my dog and we connect every morning and. Also wir suchen die Verbindung jeden After Morgen. He goes to the bathroom, I just lay down and he just licks Nachdem me everywhere. Aus war, kommt er, ich leg mich nieder und I don't have to take a shower after that. Und danach muss ich mich erstmal duschen. No, I don't have to, because I'm all clean. Also dann brauche ich nicht mehr, weil es alles sauber. You know, we connect. I like to be touched by this dog. Also and, wir haben eine Verbindung. Ich mag es, wenn ich von diesem Hund berührt werde. Everybody has this language. Also jeder hat da eine Form dieser Sprache. Some people, their strength is to do something. Für einige ist es die Stärke, einfach etwas für den anderen zu tun. I built a nice doghouse for my dog. Ich habe da eine Hundehütte gebaut für meinen Hund. And I built a nice, you know, I fixed up the apartment for my wife. Und ich habe auch die Wohnung für meine Frau hergerichtet. I built the stage for the church, you know. Ich habe hier die Bühne gebaut für die Gemeinde. Somebody just touch me now. Also bitte, komm einer, umarme mich. Okay. And we all have our strength in what we do. Und wir haben alle unsere Stärken bei dem, was wir we tun. All have our strength in what we like. Und wir haben auch alle unsere Stärken Some in dem, people was wir mögen. Like to talk. Einige Leute mögen es They zu just reden. Want to talk. That's sie wollen gift. Einfach reden, es ist deine Gabe. They want to listen. They Und want sie wollen to auch be zuhören. Spoken to. They want someone to spend time with them. Sie möchten, dass jemand mit ihnen Zeit verbringt. Someone likes something done for them. Okay. Jemand mag es, wenn etwas für ihn gemacht wird. But let's think of those in terms of the local church. Aber denken wir jetzt an die lokale Gemeinde hier. God has five languages of love that he's expressing toward the church. Gott hat fünf Sprachen der Liebe, mit denen er sich gegenüber der Gemeinde ausdrückt. And five languages he wants of love that he wants saturating the church. Und er möchte seine Liebe durch diese fünf Sprachen verbreiten und die Gemeinde damit sättigen. Do we have ears to hear? Haben wir Ohren, das auch aufzunehmen? If the Holy Spirit said, spend time with that new person. Hören wir, wenn der Heilige Geist sagt, verbringe Zeit mit dieser Person. And, you know, I've had people come to me and say, you know, I was in your church and nobody spoke to me. Ich habe schon Leute erlebt, die kamen zu mir. Ich bin in deiner Gemeinde gewesen, aber niemand hat zu mir gesprochen. It doesn't happen all the time, but it happens sometimes. Passiert nicht oft, aber manchmal schon. Many testimonies are like, wow, people talk, you know, we have those testimonies. Also viele Leute erzählen umgekehrt, ja, die Leute reden miteinander. But there's the isolated people who say, I was in the church and no one spoke to me. Aber es gibt diesen einzelnen Fall doch, dass jemand sagt, ich war in der Gemeinde, aber niemand sprach Is zu mir. Is it possible the Holy Spirit was saying, go, you know, pointing, but nobody was listening. Ist nicht möglich, dass der Heilige Geist gesagt hat, schau, red doch mit der Person, aber niemand hat's gehört. I'll bet if we had read John 13 that night, ich kann wetten, praktisch, wenn wir Johannes 13 gelesen love hätten, one Abend, another, liebt einander, heißt and es da. Love one another was very much in our conscious mind. Und wenn das ganz bewusst war für uns, dass wir doch einander lieben sollen, aus Johannes 13, that somebody would have heard the Holy Spirit. Dann hätte doch sicher jemand den Heiligen Geist auch gehört. Because he speaks through his word. Weil er ja durch sein Wort spricht. And if the word is conscious in my mind, I can very clearly hear the Holy Spirit. Und wenn ich sein Wort ganz bewusst im Sinn habe, dann kann ich auch ganz klar den Heiligen Geist sprechen hören. How about embracing somebody? Wie ist es damit, jemanden zu umarmen? Touching somebody. Jemanden einfach zu berühren. Shaking someone's hand. Die Hand zu schütteln. If the Holy Spirit wanted me to do it, would I do it? Wenn der Heilige Geist möchte, dass ich es tue, werde ich es auch tun. Would I hear him? Do I have an ear to hear? Würde ich da auch das von ihm hören? How about with the building project? Wie ist es mit dem Gebäudeprojekt? What is the Holy Spirit telling you that is your part? Und was sagt der Heilige Geist dir? Was soll dein Anteil daran sein? The last building project was incredible. Das letzte Bauprojekt war einfach unglaublich. We had the guys working during the day and the women would come at night and they would clean all through the night. Die Männer waren tagsüber hier und die Frauen waren abends hier und haben gereinigt die ganze Nacht. The guys would show up in the morning, work all day. Und dann waren die Männer wieder da am Morgen. I was working from 8 in the morning till midnight every day. Ich habe jeden Tag gearbeitet von 8 Uhr früh bis Mitternacht. And I remember just coming into the pulpit with my work pouch and putting my work pouch down. Und ich kann mir noch erinnern, wie ich hierher kam in die Kanzel und da meine Arbeitsklamotten hatte, das Werkzeug. Hat das Werkzeug abgelegt, hat gepredigt und danach habe ich es wieder angelegt und bin weiter zur Arbeit gegangen. And the women were making lunch and it was unbelievable. Und die Frauen, sie haben Frühstück gemacht und es war und Mittagessen, es war unglaublich. You could just see how people were responding to the Holy Spirit. Man konnte sehen, wie einfach die Leute auf den Heiligen Geist reagierten. It was very supernatural. Und es war einfach so übernatürlich. This is what we need in this next year or two, especially 3 months now. Und das ist das, was wir die nächsten 3 Monate brauchen. Just hear what the Holy Spirit says. Höre einfach, was der Heilige Geist sagt. Maybe the Holy Spirit says, why don't you pray for volunteers? Vielleicht sagt der Heilige Geist, warum betest du nicht für Freiwillige? You can't do it. Du kannst nicht selbst arbeiten. You got 16 kids at home. Weil du hast 16 Kinder zu Hause. You know, like Philip does. So wie der Philipp. And you can't make it. Und dann geht's einfach nicht. But you can pray. Aber du kannst beten. And that's what the Holy Spirit says. You pray. Und das, was der Heilige Geist sagt, du bete. That people will hear my voice. Dass Menschen einfach meine Stimme hören. And then Ephesians 4:16 is fulfilled. Und dann wird Epheser 4:16 erfüllt. From the head. Vom Haupt. Each one of us are receiving a message from the Lord. Jeder einzelne von uns empfängt eine Botschaft vom Herrn. And Christ is the head of the church. Und so ist Christus dann das Haupt der Gemeinde. Christ is the project manager. Christus ist der Projektmanager. And Brett is the little project manager. Und Brett ist der kleine Projektmanager. Jesus is the pastor of the church and Rob is the little pastor of the church. Jesus ist der Pastor der Gemeinde und Rob ist der kleine Pastor der Gemeinde. Jesus is pastoring, Jesus is overseeing the project. Jesus ist Pastor und Jesus ist auch der Aufseher des Projektes. And Jesus is putting things on people's hearts and he's orchestrating the whole thing like he's orchestrating a, what do you call those things? Symphony. Thank you. Und Jesus legt Leuten am Ding aufs Herz und orchestriert das wie eine Sinfonie. And there we go and he's like yes yes and do this now and of course and yes over here a little los. More and yes, macht das. Ja, it's schau, wonderful hier. And it's growing super. Yes and you hier over dirigent. There and you over here yes ja, and dort. You over there yes ja, ja. And und make hier, some schau. Food for them yes and you show up there and yes here we go da bist yes. Du. Wow, ja. Wonderful und wunderbar. This is what he's doing. Und das macht er. But can we hear what he's saying? Aber können wir hören, was er sagt? So words and works. Worte, Werke. Time. Zeit. And touch. Berührung. And giving. Holy Spirit, speak to each one of us. Heiliger Geist, spreche zu jedem einzelnen von uns. Help us to hide your word in our heart. Hilf uns, dass wir dein Wort im Herzen verbergen. In all that we do. In allem, was wir tun. Bless these words. Segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.